Und es erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, weissage und sprich, so spricht der Herr Jahwe, schreit wehe über den Tag. Denn nahe ist ein Tag, ja, nahe ein Tag Jahwes, ein Tag der Umwölkung, eine Gerichtszeit für die Völker wird er sein. Und es wird ein Schwert nach Ägypten kommen, und Kusch wird in Zuckungen fallen, wenn in Ägypten Erschlagene dahin sinken, und wenn man seinen Reichtum davon führt, und seine Grundfesten eingerissen werden. Kusch und Put und Lut und das ganze Völkergemisch und Lub und die Kreter werden mit ihnen durch das Schwert fallen. So spricht Jahwe, da werden dann die Stützen Ägyptens fallen und seine stolze Pracht wird hinabsinken, von Migdol bis Syene werden sie durch Schwert in ihm fallen, ist der Spruch des Herrn Jahwe. Und sie werden verwüstet sein inmitten verwüsteter Länder, und seine Städte werden inmitten verödeter Städte daliegen. Und sie werden erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich Feuer an Ägypten lege, und alle seine Helfer zerschmettert werden. An jenem Tage werden Boten vor mir hier ausgehen auf Schiffen, um das sorglose Kusch aufzuschrecken, und sie werden in Zuckungen fallen ob des Unglückstags Ägyptens, denn fürwahr, er kommt. So spricht der Herr Jahwe, so werde ich dem Gelärm Ägyptens ein Ende machen durch die Hand Nebukadrezars, des Königs von Babel. Er und sein Kriegsvolk mit ihm, grausamste Völker, werden herbeigeführt, das Land zu verheeren, und sie werden ihre Schwerter gegen Ägypten ziehen und das Land mit Erschlagenen füllen. Und ich werde die Ströme trockenlegen und das Land in die Hand von Bösewichtern verkaufen und das Land samt dem, was es füllt, durch die Hand Fremder verwüsten. Ich Jahwe, habe es geredet. So spricht der Herr Jahwe, ich mache zunichte die Götzen und vertilge die Abgötter aus Nof und die Fürsten aus Ägyptenland, dass es künftig keine mehr geben soll, und ich werde Ägypten in Furcht setzen. Und ich verwüste Patros und lege Feuer an Zoan und vollstrecke Gerichte an No. Und ich will meinen Grimm ausschütten über Sin, das Bollwerk Ägyptens, und das Volksgetümmel von No ausrotten. Ich will Feuer an Ägypten legen, Sin soll zittern und beben, in No wird Bresche gelegt werden, und Nofs Bewohner werden Feinde vergewaltigen. Die Jünglinge von On und Pibeset werden durch das Schwert fallen, andere Städte in die Verbannung gehen. In Tachpanes wird sich der Tag verdunkeln, wenn ich da selbst die Zepter Ägyptens zerbreche, und seiner stolzen Pracht darin ein Ende gemacht wird. Sie selbst wird Gewölk bedecken, und ihre Tochterstädte werden in die Verbannung gehen. Und so werde ich Gerichte an Ägypten vollstrecken, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin. Im 11. Jahr aber, im 1. Monat, am 7. des Monats, erging das Wort Jahwes an mich folgendermaßen: Menschensohn, den Arm des Pharao, des Königs von Ägypten, habe ich zerbrochen, und fürwahr, er soll nicht verbunden werden, dass ihm Heilung geschafft würde, indem man einen Verband anlegte, dass er wieder Kraft bekäme, um das Schwert zu ergreifen. Deshalb spricht der Herr Jahwe also, fürwahr, ich will an den Pharao, den König von Ägypten, und will seine Arme zerbrechen und ihm das Schwert aus der Hand schlagen. Und ich will die Ägypter unter die Völker zerstreuen und in die Länder versprengen. Ich will die Arme des Königs von Babel stärken und ihm mein Schwert in die Hand geben, die Arme des Pharao aber will ich zerbrechen, dass er vor jenem ächzen soll, wie ein Durchbohrter ächzt. Aber die Arme des Königs von Babel will ich stärken, während die Arme des Pharao herabsinken werden, und sie sollen erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn ich dem Könige von Babel mein Schwert in die Hand gebe, dass er es über Ägypten schwinge. Und ich werde die Ägypter unter die Völker zerstreuen und sie in die Länder versprengen, damit sie erkennen, dass ich Jahwe bin.